Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Magic Taverne. Mein Name ist Giuliano. Ich bin der Siggi. Und diese Woche dreht sich alles um die Pro Tour von Kaladesh, die dieses Wochenende stattgefunden hat. Ja, war eine echt coole Pro Tour und die Idee hinter Kaladesh war ja, dass jeder so ein bisschen wie ein Erfinder spielen darf. Und wenn man sich mal anschaut, wie, ja, doch divers die ganzen Decks waren, die wir gesehen haben bei der Pro Tour, dann kann man sagen, sie haben ihr Ziel voll erreicht. Oh ja, also ich habe, glaube ich, so eine diverse Deckliste schon lange nicht mehr gesehen, seit ich Magic spiele, sage ich mal, und Standard verfolge. Aber es hieß am Anfang immer natürlich, der Copter wird dominieren. Ich meine, einigermaßen dominiert er ja, weil er eigentlich fast jedes Deck besser macht, wenn er reinkommt. Aber eben nicht jedes. Und nicht jedes Deck, was gut ist, spielt damit. Ja, weil es gibt auch andere Pläne, die genauso gut funktionieren und oder besser. Oder sogar besser, ja. Und das werden wir uns dann auch anschauen. Vorher aber ein Glückwunsch an den Gewinner. Genau, das ist Shota Yasuoka aus Japan. Ein, ja, im Endeffekt altbekannter Spieler. Sehr bekannt dafür, dass er immer Control-Decks spielt. Und wahrscheinlich auch der beste Control-Spieler und Deckbauer auf der Welt. In Magic zumindest. Genau, er hat schon mal davor einen Pro-Tour-Win gehabt, aber das war im Team Constructed. Mhm. Genau, das war 2006. Das war sein erster Solo-Win, praktisch. Ja, also jetzt hatte theoretisch zwei Pro-Tour-Wins, aber einen halt alleine und den hat er sich ganz ehrlich auch verdient, denn was der da für ein Deck zusammengebaut hat, das ist einfach nur wunderschön. Ja, das aber wieder zu guter Letzt. Klar. Bevor wir aber loslegen mit den 5 Decks, die wir uns rausgesucht haben aus dem Top 8, 2 kleine Announcements. Mhm. Falls ihr euch gedacht habt, die Energy Counter kommen erst zu Aether Revolt, nein, sie kommen ein bisschen früher. Mit dem zweiten Print Run von Kaladesh werden sie mit eingefügt. Sie sind jetzt fertig, können geprintet werden. Das heißt, wenn ihr zukünftig, sag mal in einem Monat ungefähr, euch ein Display kauft, dann kann es gut sein, dass da schon welche drin sind, wenn es ein neues ist. Absolut. Genau. Könnt ihr euch anschauen? Sollen wir das verlinken? Das Bild? Ja, das verlinken wir auf jeden Fall. Wie die ausschauen, schon ganz nett aus. Auf jeden Fall ein bisschen schicker als die Pokémon Energy Cards. Aber ja, man kann sich ja aussuchen. Es passt halt einfach besser. Ja. Und etwas, was dich freuen dürfte. Ja, die Spoiler für Commander 2016 gehen sehr bald los. Nämlich an Halloween, also dem 31.10. Ja, also wie schon vor ein paar Wochen angekündigt, da kommen ja diese neuen Decks, beziehungsweise diese neuen Commander, die, glaube ich, vierfarbig sind. Ja, also es wird 5 vorkonstruierte vierfarbige Decks geben, halt sozusagen 1 für jede Farbe, die es nicht hat. Und in jedem von diesen Decks werden 3 spielbare Commander drin sein, in diesen 4 Farben. Und was auch sehr cool ist, was sie machen werden, wir haben jetzt nicht mehr diesen einen Foil-Oversized Commander, der immer dabei ist, den eigentlich nie jemand benutzt hat, sondern jetzt kommen einfach alle 3 von diesen normalen Commandern in Foil. Das ist doch mal ganz nett. Also ich habe mich auch mal gefragt, so, wie soll man denn damit bitte spielen? Wie willst du die Dinger sleeven? Also es gibt tatsächlich, ich glaube, entweder von Ultra Pro oder von KMC ein paar extra große Sleeves, wo die reinpassen, aber seien wir mal ehrlich, keiner kauft sich ein Paket Sleeves, um seinen einen Oversized Commander zu spielen. Vor allem, der nimmt einfach viel zu viel. Also, wenn man schon mal Commander gespielt hat, weiß man, wie voll das Board werden kann. Ja. Und ich glaube, da braucht man nicht noch eine Karte, die irgendwie das halbe Board einnimmt. Mhm. Auch so nett es auch war. Aber ich denke mal, in dem Punkt haben sie es eingesehen. Und ja, 31.10. fangen die Spoiler an. Ja, und wir werden natürlich wieder mit dabei sein. Yep. Bahnt sich eine neue Commander-Folge an? Ich würde sagen, ja. Schauen wir mal. Aber trödeln wir nicht weiter rum. Fangen wir mit den Decks an. Und das erste Deck, was wir uns rausgesucht haben, ist von Pierre Dagen, Blue-Red Spells. Ja. Wobei, ich glaube, es heißt Dagen, der Mann Dagen? Ist Franzose tatsächlich. Oh. Den hat man auch einmal im Feature-Match-Area gesehen, tatsächlich im, ich sag mal, Franzosen-Mirror-Match, also Pierre Dagen gegen Raphael Levy. Haben beide Blue-Red gespielt, aber Levy war auf Emerge und Dagen war auf Spells. Aber ja, kommen wir zu dem Deck. Auch wieder ein Deck, das mir persönlich sehr gut gefällt und es arbeitet viel mit der neuen Ressource aus Kaladesh, eben Energy. Sieht man daran, das Ding spielt viermal deine Vault Tower. Ja, und das können wir vielleicht so nebenbei sagen. Du hast ja so ein Deck auch gebaut, so ein ähnliches. Mhm. Ich habe schon dagegen gespielt. Es geht gut. Es geht. Es funktioniert. Und das ist unglaublich, wie schnell man einfach teilweise 6-9 Schaden ins Gesicht bekommt von diesen Dynavolt Towers. Oh ja. Das ist einfach nicht mehr feierlich. Aber ja, bevor wir zur Strategie, zur genauen Strategie kommen, sagen wir, erzähl mir einfach was zu den Karten, würde ich mal sagen. Jo. Spielt genau eine einzige Kreatur, davon aber eine ziemlich krasse Kreatur. Oh ja. Der Torrential Gear Hulk, der blaue Gear Hulk aus dem Cycle. Falls ihr es vergessen habt, was er kann, 6 Mana, 2 davon blau, 5-6 Flash. Nicht so interessant, also Flash ist dabei das Interessante und der Effekt dazu. Er hat nämlich einen Snapcaster-Effekt ohne CMC, trifft zwar nur Instants, ist uns aber in dem Fall einfach vollkommen wurscht. Ja. Wir spielen nämlich 24 Instants. Also irgendwas trifft es auf jeden Fall. Die Karte ist der absolute Wahnsinn. Und ich meine, ich werde nicht müde, es zu wiederholen, aber eine Sache, die sehr wertvoll ist bei Karten in Constructed und in Limited, ist Flexibilität. Und nachdem eben dieses Deck eine Menge Instants spielt, die dann auch noch, sag ich mal, vor 6 Mana oft zuhauf im Friedhof landen werden, ist der Gearhulk einfach da, um ins Spiel zu kommen im gegnerischen Zug und zum Beispiel was zu countern oder am Ende vom Zug noch um ein Glimmer of Genius rauszuhauen und so weiter. Also. Oder einfach so, um dieses letzte bisschen Energie rauszuholen, indem man einfach irgendwas aus dem Friedhof zurückflasht, um einfach die letzten bisschen Schaden ins Gesicht zu drücken. Ja, mit den Dynamo Towers. Genau. Soviel zum Gear Hulk. Ja. Schauen wir uns mal die ganzen Spells an, oder hast du noch was zu sagen? Eine Sache noch, ganz am Ende von der Pro Tour, ich sag mal, Analyst Panel, wenn man es so bezeichnen will, oder die Hosts, haben wir so ein bisschen über, sag ich mal, die Karte aus Kaladesh geredet, und sie waren sich eigentlich alle einig, auf der Pro Tour war diese Karte auf jeden Fall Torrential Gear Hulk. Ja, das zeichnet sich auch am Preis-Spike aus. Oh ja, der Mann sitzt bei, ich glaube, 15 Euro oder so mittlerweile. Ja, also wenn ihr den haben wollt, bitte schnell kaufen. Ansonsten wird er noch teurer. Nee, jetzt würde ich ihn nicht kaufen. Also niemals gerade nach der Pro Tour kaufen. Wenn ihr im Deck spielen wollt, dann wartet jetzt noch, sag ich mal, so 2 Wochen bis einen Monat, bis sich der Pro Tour-Spike wieder ein bisschen beruhigt hat und dann könnt ihr wieder anfangen, eben irgendwelche Staples zu kaufen. Genau. Jetzt schauen wir uns aber die Spells an. Jo. Die noch weiter drin sind. Wir haben 3x Tormenting Voice und 4x Take Inventory. Dieses Take Inventory rollt einfach unglaublich schnell. Oh ja. Also schon ab dem zweiten Take Inventory lohnt sich diese Karte. Definitiv. 2 Mana, 2 Karten ziehen, bitte sofort. Und was ja noch cooler bei Take Inventory ist und Galvanic Bombardment, was wir nachher auch sehen werden, das erste ist klar, ist schlecht, aber dieses Deck spielt eben Tormenting Voice, spielt Lightning Axe und lässt uns damit Karten abwerfen. Das heißt, wir können das erste Take Inventory oder das erste Galvanic Bombardment einfach abwerfen, wenn wir es nicht brauchen, und haben dann unsere gute Value, sobald wir das zweite dann spielen und das dritte und das vierte und so weiter. Genau. Denn wenn wir nämlich weitermachen, gehen wir schon zu den Instants über. Das waren schon die 7 Sorceries. 4x Anticipate. Haben wir schon im letzten Cast erwähnt, wie stark diese Karte ist. Und wie mir aufgefallen ist, das stimmt, das habe ich ja gesagt, wie mir aufgefallen ist, wie wenig Anticipate vorkommt eigentlich in diesen ganzen Decks. Da ist es. Und nicht nur da. Also, ich meine, warte, wir hatten eine Menge blaue Decks in den Top 8 und fast jedes von ihnen hat Anticipate gespielt. Ja, eben in dieser Pro Tour. In den ganzen, Openings und so weiter haben wir fast keine Anticipates gesehen in den blauen Decks. Ja. Das hat mich einfach selber gewundert. Ich spiele zwar kein Blau, aber ich weiß einfach, wie wichtig und wie stark diese Karte ist in so einem Deck. Absolut. Ja. Und ja, genau. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Also, ich meine, klar, so ein Deck wie dieses ist reaktiv, braucht eine Weile, bis es ins Rollen kommt, spielt eigentlich auch ein kontrollhaftes Game, selbst wenn der Finish, sag ich mal, Burn ist. Und Anticipate erlaubt halt eben diese gute Kartenauswahl. Ja, ebenso eine gute Kartenauswahl bietet Glimmer of Genius, nämlich 2x drin. Mhm. Ganz einfach, Scry 2, dann zieh 2 Karten und du bekommst 2 Energie. Und das ist alles genau das, was wir wollen. Ja. Und zwar genau so. Card Selection, Card Draw, Energy. Die Karte ist einfach perfekt. Sie ist nur 2-mal drin, weil sie eben doch 4 Mana kostet, was nicht günstig ist. Und wir haben eben eine Menge andere Möglichkeiten, Karten zu ziehen. Tormenting Voice, Take Inventory, Anticipate. Deswegen brauchen wir nicht so viele davon, aber die 2, die drin sind, sind extrem gut. Vor allem auch, weil die wahrscheinlich das, ich sag mal, beste Flashback-Target für Torrential Gearhulk sind. Eben weil dieses Flashback von Torrential Gearhulk keine CMC-Restriction hat. Ja. Wie zum Beispiel der Snapcaster Mage. Nee, der hat keine. Der hat auch keine. Snapcaster ist eh der krasseste von allen. 2 Mana, 2-1 mit Flash, der dich bis zum Ende vom Zug irgendeine Sorcery oder Instant spielen lässt, aber halt nicht kostenlos, sondern du musst nochmal die Mana-Kosten zahlen. Ja. Trotzdem, wenn wir weitermachen, 4-mal Harnessed Lightning, momentan eins der besten Removal, ja, in Rot, und gibt eine Menge Energie. Oh ja. Also, das ist, ich meine, in dem Deck ist dieses Ding halt besonders gut, einfach weil wir so viel Energie machen, dass Harnessed Lightning im Endeffekt so gut wie immer sagt, Destroy Target Creature. Klar, wir müssen zwar dann Energie zahlen, aber sobald wir mal 2 Dynavolt Towers oder so draußen haben, geht uns einfach nie die Energie aus. Nein, tut es nicht. Habe ich schon gemerkt. Ja, dann noch das, sag ich mal, leidige Duo, Fiery Temper und Lightning Axe, jeweils 4-mal. Wenig überraschend. Wenig überraschend. Fiery Temper immer noch eins der, ja, besten Removal, wenn man den Discard hat. Und wir haben den Discard in diesem Deck. Dann 3-mal Void Shatter. Dazu hattest du ja eine ziemlich krasse Meinung zu Void Shatter. Hast du immer noch dieselbe Meinung nach diesem Deck? Nee, das war... Mit Void Shatter bin ich einigermaßen zufrieden. Wir kriegen nicht viel Besseres. Void Shatter ist einfach, vor allem eben bei den ganzen Graveyard-basierten Decks, die rumlaufen, oder Decks, die irgendwie Interaktion mit Graveyards haben, müssen wir im Endeffekt Void Shatter spielen, weil es einfach exiled statt die Sachen in den Friedhof zu schicken. Und es ist halt eben schade bei Void Shatter, dass es die Void hat und damit colorless ist und von Ceremonious Rejection countered werden kann. Aber es ist trotzdem das Beste, was wir bekommen, und deswegen sind die 3 davon im Main Deck voll in Ordnung. Ich persönlich, in meiner Version, habe 1 davon mit Scatter to the Winds ausgetauscht, dem Awaken Counterspell aus Battle for Zendikar. Hat halt eben den Grund, dass tatsächlich manche Control-Spieler angefangen haben, die Rejection zu Mainboarden, damit sie schon on the draw einen Turn 1 on the draw eine Turn 1 Antwort zu Smuggler's Copter haben. Ja. Genau. Letzte Karte, Galvanic Bombardment, hatten wir schon. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Ja, überraschend gut. Ja, was heißt überraschend gut? Also in dem Deck richtig gut. Ja, in dem Deck sowieso. Ja. Aber und wir sehen es eigentlich immer öfter, eigentlich fast nur noch. Das ist im Endeffekt fast genau wie das Prinzip, das ich gerade damit erwähnt habe, warum die Control-Decks Rejection teilweise Mainboard spielen. Nämlich auch wieder eine Ein-Mana-Antwort auf irgendwas, was einen Smuggler's Copter crewen könnte. Und viele eben von diesen Red-White- oder Mardu-Vehicles-Kreaturen, so wie, Gott, was spielen die alle? Scrap Heap Scrounger, Veteran Motorist, Thraven Inspector sogar, wenn man unbedingt möchte, und so weiter. Genau. 4 Dynavolt Tower, glaube ich, nicht verwunderlich. Das ist einfach das Herzstück dieses Decks. Mhm. Wenn ihr dieses Deck besiegen wollt, solltet ihr irgendwie schauen, dass ihr diese irgendwie komplett zerstört. Ja. Und zwar so schnell wie möglich. Denn es werden immer mehr. Ja, also schon ab dem 2. wird's richtig böse. Oh ja. 1 geht noch, 1 ist noch langsam genug, aber das 2. rollt dann so schnell einfach. Sobald das 3. liegt, könnt ihr eigentlich schon aufgeben und zum nächsten Game gehen. Oder vom Tisch weg. Je nachdem. Aber ja, die Mana Base, auch nicht besonders verwunderlich. Aether Hub, ein Highland Lake, 4 Wandering Fumaroles, 4 Spire Bluff Canals und dann 6 Mountains und 6 Islands. Jo. Was ich mich jetzt aber frage, das könntest du mir vielleicht beantworten, warum kein 4. Aether Hub statt dem Highland Lake? Die Frage stelle ich mir auch schon die ganze Zeit. Und ich denke, das spielt da rein, dass man relativ flexibel bleiben will mit seinem Mana, auch wenn man schon andere Spells im Zug des Gegners gecastet hat. Also beispielsweise, man hat zum Beispiel Zugriff auf 6 Mana, castet Anticipate und dann will man idealerweise noch von dem Anticipate die Karte, die man bekommt, im gleichen Zug wirken. Und Aether Hub ist zwar ganz cool mit der Energie, aber es reichen sozusagen die 3 Aether Hubs, um früh unser Mana zu fixen. Und im Late Game wollen wir dann eben eher irgendwas, was für farbiges Mana tappt, ohne die Energie, die wir für unsere Harnessed Lightnings oder Dynavolt Towers ausgeben wollen, verwenden zu müssen. Klingt plausibel. Also ja. Ich kann es durchaus verstehen. Gut, das Sideboard. Ein weiteres Glimmer of Genius, noch ein Torrential Gearhulk. Sehr lustig. 4 Thing in the Ice. Die Karte ist gut. In dem Deck, ja. Oh ja. Oh ja. Gut, man muss natürlich beachten, durch seine 0-4 ist es halt doch ein gutes Ziel. Selbst wenn sie flippt, kann man sie ja auf seinem Flip-Trigger immer noch removen. Ja. Und wenn sie flippt, hat man ja meistens vielleicht sogar gar kein Mana mehr für Negate. Wirklich sehr situationsabhängig, dieses Ding. Es hat aber sehr gut funktioniert. Also im Allgemeinen ist es unglaublich gut. Die 4 Toughness sind insofern wichtig, als dass es nicht an Radiant Flames stirbt, nicht an Harnessed Lightning stirbt, ohne außer der Gegner hat halt noch irgendwoher mehr Energie. Es blockt so ziemlich alles. Also es gibt da echt nur wenige Ausnahmen und die sind meistens ziemlich teuer von den Mana-Kosten her. Zum Beispiel Metalwork Colossus, Emrakul, Ulamog oder so. Und der Bounce-Effekt ist halt auch einfach unglaublich stark gegen irgendwelche Decks, die mit Tokens spielen. Und da werden wir sogar nachher noch eins sehen. Genau, 2 Negate, noch ein Galvanic Bombardment, 4 Nibbles of Frost. Oh ja, das ist so nices Sideboard-Tech. Also, das ist wunderschön. Vor allem auch zusammen mit den 4 Thing in the Ice. Man geht her, spielt Game 1, der Gegner sieht, verdammt, der Kerl hat keine Kreaturen im Deck und haut sein ganzes Removal raus. Und dann in Game 2 sitzt man plötzlich da und hat 4 Nibbles of Frost, 4 Thing in the Ice im Deck. Und der Gegner hat kein Removal mehr. Ja, und Nibbles of Frost spielt auch noch wunderbar mit unserem Deck, nämlich mit Prowess. Und dass es noch gegnerische Kreaturen freest. Oh ja. Ja, glaube ich, muss man nicht viel dazu sagen. Ja, und ja, Ceremonious Rejection hast du schon erwähnt. Warum sollte er nicht das im Sideboard selber haben? Jo, kann ich vollkommen verstehen und ist eine gute Entscheidung. 2-mal drin und das ist, denke ich, auch genau die richtige Menge. Genau, großen und Ganzen. Wenn ich es mir so überlege, also eine Sache, die mich tatsächlich ein kleines bisschen stört, vor allem, was wir ja gesehen haben bei der Pro Tour, das beliebteste Deck war tatsächlich Aetherworks Marvel. Und was mich da ein bisschen stört, ist, dass er nicht eine einzige Kopie von Summary Dismissal drin hat. Also, ich hätte es gerne gesehen, wenn er da irgendwo im Sideboard noch für einmal Dismissal Platz gemacht hätte. Ja, gut, das ist jetzt... Ist wahrscheinlich auch wieder subjektiv, aber das ist meine persönliche Meinung. Entschuldigung. Ja, genau. Ja, das ist jetzt das Blue-Red Spells Deck. Hat die Top 8 geschafft, zu Recht. Durchaus. Also, das ist wirklich ein saustarkes Deck und das ist wirklich sehr durchdacht. Also, da ist wirklich sehr viel Denkarbeit, sehr viel Deck-Tech und wahrscheinlich sehr viel Playtesting reingegangen, bevor das so ausgesehen hat. Und es macht unheimlich Spaß zu spielen. Ja, das habe ich gemerkt. ja, machen wir weiter mit dem nächsten von Marcus Matsoukas. Ist das ein Japaner? Das klingt so komisch. Nee, das ist ein Grieche tatsächlich. Ah, okay, dann macht der Name Sinn. Ah, wo ist es? Da ist es. Red White Tokens. Jo. Also hier der Herr Matsoukas, der ist als tatsächlich Top Seed in die Top 8 reingegangen, war auf dem ersten Platz. Mit dem neuen Top 8 Format musste er damit auch erst im Halbfinale antreten, hatte also garantiert Top 4. Dort hat er dann leider gegen, ich glaube, er hat gegen Carlos Romão verloren, aber da bin ich mir nicht mehr so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall sehr gutes Deck und eine etwas andere Version von einem aggressiven rot-weißen Deck. Genau, schauen wir uns das einfach an. Wir haben gleich sofort zwei Planeswalker, Gideon. Nicht verwunderlich, Gideon ist momentan ein saustarker Planeswalker, wahrscheinlich der stärkste in Weiß. Haben wir überhaupt einen anderen in Weiß? Nahiri hat auch Weiß drin, aber... Ja, aber Gideon ist einfach unglaublich stark. Ja. Vor allem, also nicht nur, dass er selber eine Kreatur werden kann und dadurch einfach unglaublich flexibel ist, er kann uns einfach Knights erzeugen, die crewen können, unter anderem. Was auch total, was ich total lustig finde in den grün-weißen Decks, die mit Gideon spielen, du kannst Gideon zu einer Kreatur machen und dann den grünen Gearhulk casten und ihm noch +1/+1 Counter geben. Oh mein Gott. Und die hat er dann immer noch, wenn er keine Kreatur mehr ist, das ist so fertig. Oh mein Gott. Dann ist er immer, wenn man ihn zu einer Kreatur macht, immer eine 9-9. Zum Beispiel, ja. Oh mein Gott. Ja. Da sieht man einfach, wie stark der ist. Zum Glück habe ich mir zwei geholt. Jo. Für mein Sideboard. Ich sollte mir vielleicht ins Mainboard, nein. Genau, machen wir weiter. Diesmal ein bisschen mehr Kreaturen. Du 19 raus. Statt einer. Und ich denke, diese Kreaturen sind auch alle genau richtig, wenn man sich mal so durchschaut. Wir haben viermal den Toolcraft-Exemplar. Ja. Ein guter One-Drop für das Deck. Also essentiell, würde ich fast schon sagen. Ja, habe ich ja auch schon bei den Spoilern gesagt, dass der in so einem Red-White-Aggro-Deck drin sein wird. Und das ist er tatsächlich auch. Ich meine, eine 3-2 für einen Mana. Und im besten Fall noch 3-2 mit First Strike für einen Mana. Stimmt, das auch. Und das ist schon ziemlich stark einfach. Weiter geht's mit dem Inventor's Apprentice. Ja. Genau dasselbe, ein Mana, 2-3. Jo. Ja. Da habe ich bei der Pro Tour gehört, bei vielen Leuten ist der bekannt als der Nerd Ape. Kommt halt von Kurt Ape, der eine rote 1-2 war, die +1/+1 bekommen hat, wenn du einen Forest kontrollierst. Und Inventor's Apprentice ist halt dementsprechend der Nerd Ape, weil er das gleiche ist, nur mit Artefakten. Oh mein Gott. Wir haben noch weiter viermal Thraben Spector, nicht verwunderlich, ja. Immer noch einer der besten One-Drops, Crewt unseren Copter, der zufälligerweise viermal drin ist, nur nebenbei gesagt, warum sollte er nicht viermal drin sein, viermal Reckless Bushwhacker, ich finde den Namen immer noch total lächerlich, Bushwhacker, ich meine, wenn wir uns das Artwork anschauen, er ist zwischen Felsspalten. Und von welchem Busch ist da bitte die Rede? Das weiß ich leider auch nicht. Keine Ahnung. Ja, ja. Auf jeden Fall, falls er es immer noch vergessen hat, was er kann. 3 Mana, 2-1 mit Haste, hat Surge 2. Falls ihr vergessen habt, was Surge ist, das ist noch aus Gatewatch. Das ist einfach nur besagt, wenn das der zweite, dritte, also wenn ihr schon mal einen Spell gecastet habt in diesem Zug, dann kostet er eben nur diese 2 Mana. Und wenn er mit Search-Kosten aufs Feld gebracht wird, bekommen andere Kreaturen, die man kontrolliert, +1/+0 und auch Haste. Ja. Kennen wir noch aus dem White Weenie Stack, eben aus Innistrad Standard, dass den dann im zweiten Game immer gesideboardet hat, um einen explosiven Finish hinzubekommen. Ja, und in dem Fall will er eigentlich immer explosiv finishen. Weil er nur ist. Viermal. Genau. Und noch dreimal Pianala. Das ist eine sehr interessante Entscheidung, muss ich sagen, bei drei, weil es einfach eine Legendary Creature ist. Denk aber nicht so schlimm bei ihr, weil sie ja diesen Enters the Battlefield-Effekt hat. Das heißt, selbst wenn sie ihre eigene Kopie weghaut, erzeugt sie immer noch einen weiteren Copter. Also einen Copter, meine ich. Kein Copter, oh mein Gott. Und was wir... Oh Gott, wenn die Copter machen würde, holy shit. was wir bei ihr bei der Pro Tour oft gesehen haben, war... dass das Clue-Token vom Thraben Inspector irgendeiner Kreatur ins Gesicht geworfen wurde, damit die nicht blocken kann. Stimmt, ja. Ich denke mal, in dem Deck hat sie das tatsächlich in dem Fall mehr Wert, wenn sie ins Gesicht geschmissen wird. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt, dass man Sacrifice an Artifact in dem Fall auch ein Clue-Token sein kann. Ja. Und das wird in dem Deck sehr gut angewandt. Yep. Weiter geht's mit Sorceries. Servo Exhibition, 8-mal. 2 Mana, Sorcery. Also man kriegt insgesamt 8 Servo-Tokens schon, aber sie ist nur 4-mal drin. Meine ich ja. Also 8 Sorceries, 4-mal, habe ich 8-mal gesagt? Ja. Oh mein Gott, oh, das wäre ja krass. Nee, Servo Exhibition, 2 Mana, Sorcery, Create 2, Colorless Servo Artifact Creature Tokens. Also wie du gesagt hast, im Endeffekt 8 Tokens. Ja, das ist, könnte man fast so sagen, die Token-Kreierungskarte aus jedem Set. Echt? Hat jedes Set sowas? Fast jedes. Also sehr viele. Hm. Müsste ich mal durchschauen. Genau, die nächste ist Declaration in Stone. Ist ein guter Removal, sage ich mal. Und wahrscheinlich auch gegen, also auch drin gegen Mirror. Ja. Ja, nehmen, um die ganzen Tokens vom anderen wegzuhauen. Absolut. Also, es ist das günstigste wirklich Removal in diesen Farben. Und wie wir es ja schon bei anderen Agro-Decks gesagt haben, man hofft, dass man schnell genug gewinnt, damit die Clues nicht relevant werden. Ja, und ich glaube, das Deck ist schnell genug, dass es wirklich nicht relevant ist. Es ist sehr schnell, ja. Genau, Instance haben wir 4-mal, nicht 8, 4-mal Outnumber. Ein rotes Mana, Instant, Outnumber, Deals Damage to Target Creature equal to the number of creatures you control. Hm, ist ein Token-Stack. Ich glaube, das Ding kann ganz schön reinhauen. Ja, ich meine, wir haben so viele One-Drops und ein paar Two-Drops noch dabei, dass einfach wir so schnell so viele Kreaturen haben können, dass Outnumber in Turn 4 durchaus mal 6 Schaden oder so an der Kreatur machen kann. Man darf nicht vergessen, wenn das Smugglers Copter gecrewt wird, ist es auch eine Kreatur. Ja. Also man kann es auch kombinieren damit. Was wir noch drin haben, ist ein Harnessed Lightning. Warte mal, erzeugen wir irgendwo anders Energie? Nein. Ja gut, Aether hab 2-mal, aber... Den benutzt man zum Fixen. Warum? Okay, der hat noch 2 Harnessed Lightning im Sideboard. Aber warum hat er dann diesen einen im Mainboard? Wahrscheinlich, also so... Die Art von One-Off sieht für mich so ein bisschen so aus, dass er noch einen Slot im Deck frei hatte und sich überlegt hat, okay, was ist jetzt noch die beste Karte, die ich bis jetzt noch nicht habe, die ich spielen könnte? Und da kam er relativ natürlich dann auf Harnessed Lightning. Hm. Ob da wirklich ein Slot frei war? Das ist ja mal, bei solchen Decks ist ja immer so, dass man eher ziemlich viel cutten muss. Das finde ich jetzt gar nicht. Also, mir kommen jetzt nicht so viele Karten in den Sinn, die ich noch spielen würde, wenn ich eben gezielt nicht auf die Vehicle-Synergie gehen will. Weil ich meine, so Sachen wie Veteran Motorist oder Depala waren für ihn, das hat man gesehen, absolut nicht in Frage gekommen. Ja gut. Genau, dann noch 4-mal Smuggler's Copter, haben wir ja schon erwähnt. Die Landbase, nichts Besonderes, Inspiring Vintage, Needlespires, Aether Hub und Mountains and Plains. Ja. Recht solide. Ah. Aber 22 Länder nur. Aber gut. Nur? Das ich ist, hätte gesagt, das überrascht mich eher, dass es so viele sind. Wirklich? Ja. Wie viele würdest du spielen? 19 bis 21. Da schießt er ja genau um eine drüber. Ja. Wir haben ja das eben White Weenies Deck gehabt in Shadow Standard und dieses Deck hier ist meiner Ansicht nach nochmal ein bisschen aggressiver und er spielt aber 2 Länder mehr. Also das hat damals nur 20 Länder gespielt und ich glaube, ich habe sogar einmal eine Version mit 18 Ländern gesehen. Schauen wir mal ganz kurz durch Sideboard, da sehe ich jetzt aber auch nichts Besonderes, was... So viel Mana vielleicht. Ja gut, im Sideboard geht er schon ein bisschen höher. Also wir können ja eben kurz drauf eingehen. Er hat eine Needlespires, er hat 2 Gideons, 2 Thalias, 2-mal Fragmentized, eben die 2 Harnessed Lightnings, 2 Make a Stand, 2 Stasis Snare und 2 Lantern Scout. Okay. Interessant. Den hätte ich auch nicht erwartet. Den Lantern Scout? Ja. Ja, wahrscheinlich will er auch ein bisschen das Race, also so ziemlich das Live-Race, sage ich mal, gewinnen, weil er hat ja mit dem Reckless Bushwhacker ein paar Allies, jo, die er reinbringen kann. Und Gideon erzeugt Allies. Ja, das ja, darf man nicht vergessen. Also ich verstehe absolut, was er da machen will. Und ich meine, er will im Endeffekt mit dieser Art von Deck gegen ein Control-Deck will er gewinnen, bevor das Control-Deck was machen kann. Gegen ein Aggro-Deck will er schauen, dass er sozusagen der Beatdown ist. Er ist das Deck, das den Gegner zum Reagieren zwingt, weil er noch niedriger geht und noch schneller mehr Schaden machen kann. Lantern Scout hilft dabei, wenn er gegen ein Deck auf ein Deck trifft, das vielleicht schneller ist als er oder zumindest genauso schnell, dann kann der reinkommen und er kann sozusagen mindestens einmal bedenkenfrei reinswingen, weil er dann eben diesen großen Life Gain hat. Entschuldigung. Ja, sehr flexibel. Und was hat er, weißt du, was für einen Platz er gemacht hat? Steht das drin? Ja, er war halt Top 4. Er hat dann im Halbfinale verloren. Ah ja, okay. Ja, würde ich auch sagen, zu Recht. Auch ziemlich gutes Deck. Definitiv. Einfach mal was anderes als das normale Red-White Vehicles. Und ja. Coole Sache auf jeden Fall. Und es gab ein Interview mit einem Teamkollegen von ihm. Und der hat dann auch gemeint, ja, als er die Spoiler gesehen hat, hat der Kerl gleich gewusst, dass er dieses Deck bauen will. Das hat er dann gebaut und getestet und es hat verdammt gut funktioniert. Ja, aber da würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Jo. Mit dem dritten Deck von Matthew Ness, ein Timor Aetherworks. Mhm. Nicht verwunderlich, wie du schon gesagt hast, das Aetherworks ist ziemlich beliebt und funktioniert auch ziemlich cool, sage ich mal. Weil so ein Turn 4 Ulamog ist immer noch einfach nur geil. Ja, aber generell zu Aetherworks Marvel muss man sagen, ich meine, wir haben es dann auch gesehen, es waren fast 18% vom Feld und Aetherworks ist extrem gut gegen die Aggro-Decks, weil es sehr schnell zu eben der Aetherworks Marvel und den passenden Zielen kommen kann, aber es ist unglaublich schlecht und das hat man auch in den Feature-Matches gesehen gegen Control-Decks. Es verliert einfach. Aber nonetheless ein verdammt cooles Deck und das ist wahrscheinlich die, sag ich mal, beste Iteration von einem Aetherworks-Deck. Matthew Ness, ja auch bekannt als sehr, sehr talentierter Deckbauer, hat zum Beispiel das Green-Black Aristocrats-Deck gebaut, mit dem Louis Scott Vargas Top 8 gemacht hat in... Welches Standard war das? War das, wo Shadows over Innistrad gerade draußen war? Aristocrats ist, meine ich, noch vor Innistrad. Oder? Ich bin gerade am überlegen, aber die Pro Tour mit Out of the Gatewatch, die war ja modern. Hm. Müsste man nachschauen. Oder einfach selber nachschauen. Das kann man jetzt nicht so sagen. Aber gut, schauen wir uns einfach mal das Deck an. Also diese Themo Aetherworks Decks haben wir schon ziemlich viele gesehen. Deswegen glaube ich, können wir da ziemlich schnell durch. Wir können uns einfach nur anschauen, was er anders gemacht hat. Ja. Oder warum ist das wahrscheinlich eben das Beste davon ist. Gut, die 12 Kreaturen, die drin sind, sind nicht unbedingt verwunderlich. 4 Glintnest Cranes. Klar, wir wollen einfach so schnell wie möglich durchs Deck. Jo. 4 Udmal Ulamog und 4-mal Emrakul. Das sind unsere Win Conditions, sage ich mal. Mit Aetherworks Marvel. Das auch 4-mal drin ist. Mhm. Aber jetzt kommen wir zu den Unterschieden, nämlich die Sorceries, Instants, Artifacts und Enchantments, die ein bisschen anders funktionieren. Hier gibt's aber auch schon einen Unterschied. In anderen Fassungen von dem Aetherworks Deck haben wir nicht alle 8 von den Titans gesehen, die man hätte spielen können, sondern weniger, üblicherweise bis zu 6. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ideal ist, dass er die alle 8 gespielt hat. Denn wir haben es mehrmals in ein paar eben den längeren Games gegen Control gesehen, dass er diese Karten in der Hand hatte. Also an einer Stelle hatte er 5 Karten in der Hand in einem Deck und die CMC von seiner Hand war, ich glaube, 60 Mana oder so. Ja, das ist natürlich schlecht, weil Aetherworks Marvel will natürlich etwas casten, was man aus dem Deck rauszieht und wenn die schon auf der Hand sind, dann ist das nicht so gut. Eben, und es sind einfach 8 Karten in einem 60-Karten-Deck. Das heißt, es ist unglaublich wahrscheinlich, dass man von denen ein paar auf die Hand kriegt. Vor allem eben, wenn man so schnell durch sein Deck durchgeht mit so Karten wie eine, die jetzt kommt, Contingency Plan. Genau, man schaut auf die obersten 5 Karten der Bibliothek, tut irgendeine beliebige Anzahl davon in den Friedhof und den Rest zurück auf die Bibliothek in irgendeiner Reihenfolge. Ja. Klar, man kann damit, Contingency Plan ist im Grunde genommen, ich würde mal fast sagen, eher so Late Game. Wenn man wirklich weiß, oder was heißt Late Game? Also für dieses Deck Late Game ist eigentlich Turn 4, fast schon. Ja. Und man weiß, okay, Turn 3, Contingency Plan, und man hat die Energie für ein Etherworks Marvel und schlägt sich genau, okay, da ist der Ulamog, den packe ich jetzt oben drauf, der Rest kommt alles weg und dann Etherworks Marvel und rein damit. Also, die Karte ist halt cool in dem Deck, weil sie neben dem auch noch eine zweite Funktion erfüllt. Es ist halt eben entweder dazu gedacht, um früh die Etherworks Marvel zu finden, wenn man sie nicht hat, oder wie du es gesagt hast, wenn man sie hat und spielen kann, seinen Ulamog oder seinen Emrakul zu finden. Genau. Dann haben wir noch Attune with Aether. Denke ich jetzt auch nichts Verwunderliches. Wir wollen ja doch ein bisschen rampen, einfach für schnelleres Mana. Und wir bekommen die Energie, die für das Marvel auch sehr wichtig ist, dass wir das einfach möglichst auch in Turn 4 einfach zünden können, wenn es draus kommt. Ja. Genau. Ganz wichtig. Da wir, wenn wir schon rot spielen, eine der besten Karten momentan, Kozilek's Return. Mhm. Wenn wir so einen Ulamog raushauen, dann haben wir das erfüllt und tschüss. Ja. Wenn wir sie vor allem dann auch mit dem Plan in den Friedhof packen, dann... Guter Value, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit den Artefakten. Da haben wir viermal den Glassblower's Puzzle Knot, eben der Scry 2 gibt. Wollen wir eben, damit wir unsere Targets finden, gibt uns auch zwei Energie. Man kann ihn opfern und nochmal das gleiche machen. Wir haben viermal den Woodweaver's Puzzle Knot, der uns drei Leben und drei Energie gibt. Eben falls das Game ein bisschen langsamer ist und der Gegner mit Kreaturen reinschlägt, können wir das benutzen, um uns so ein bisschen einen Life-Boost zu geben. Und eben die drei Energie, die auch natürlich sehr wichtig sind. Ja. Natürlich die vier Etherworks Marvel, haben wir schon erwähnt. Und da kommen wir jetzt, sage ich mal, auch zu interessanten Sachen. Mhm. Eben Vessel of Nascency hat sich in früheren Standard-Formaten auch als sehr stark einfach rausgestellt. Vor Absolut. Allem in Delirium-Decks. Und hier tut sie genauso ihren Job. Was ich vergessen habe, das ist das Enchantment für ein grünes Mana aus Innistrad. Das besagt, man kann es für zwei Mana, eins davon grün, sacrificen und dann die obersten vier Karten der Library anschauen oder halt revealen. Und dann darf man ein Artefakt, eine Kreatur, ein Enchantment, Land oder Planeswalker davon auf die Hand tun und der Rest ab in den Friedhof. Ja. Und das solide. Solide. Das trifft genau das, was wir rausholen wollen, nämlich das Artefakt, den Etherworks Marvel, und den Rest schmeißt es einfach auf den Friedhof, wie zum Beispiel eben ein Return. Genau. Ist billige Card Selection und hat tatsächlich sogar noch eine andere interessante sekundäre Funktion, nämlich wenn wir eben in einem Control-Matchup sind und sehen, verdammt, wir kriegen keine Etherworks Marvel aufs Feld, dann ist der Backup-Plan von diesem Deck, viel Delirium zu kriegen und Emrakul zu casten. Oh ja, stimmt, natürlich, weil Emrakul hat ja immer noch, dass er billiger wird für jede unterschiedliche Karte, also Karttypen im Friedhof. Ja. Und genau. Das ist durchaus möglich in dem Deck. Definitiv. Und wir haben noch zweimal Aether Meltdown. Das ist eine neue Karte aus Kaladesh. Zwei Mana, also das ist ein Enchantment mit Flash, eine Aura. Zwei Mana, eins davon blau. Und man kann eine Kreatur oder eben ein Vehikel enchanten, was, denke ich mal, sehr wichtig ist, der Aspekt. Man bekommt nochmal zwei Energie, genau das, was wir brauchen, und schaltet eben zum Beispiel Copter aus, die uns gefährlich werden könnten. Oder andere Vehikel, wie zum Beispiel der Fleetwheel Cruiser, der auch ziemlich gemein sein kann. Genau. Ansonsten, ich denke mal, wir haben auch wieder keine besonders spannendere Landbase. Ja. Wir haben viermal das grün-blaue Fastland, wir haben viermal Aether Hub, wenig überraschend, dreimal Spire Bluff Canal, das blau-rote, und sieben Forests, drei Islands, einen Mountain. Genau. Interessanter dagegen ist dann das Sideboard. Sehr simpel gehalten. Noch ein Aether Meltdown. Viermal Dispel. Ja. Ich denke mal, beim Playtest wird schon da gekommen sein, dass wahrscheinlich eben Instants, also Counterspells, sein Gegner waren. Ja, absolut. Und er damit einfach gegencountern will. Jo. Also ein Grundprinzip beim Deckbauen von Combo-Decks ist ja, dass man nicht nur irgendeine tolle Combo in sein Deck baut, sondern auch Möglichkeiten braucht, um diese Combo sicher durchzukriegen. Da haben wir eben einerseits Card Selection, um es sozusagen auf der eigenen Seite zu kriegen, dass man rechtzeitig zur Combo hinkommt. Und man hat auf der anderen Seite sowas wie Counterspells, um zu verhindern, dass der Gegner interagiert. Genau. Des Weiteren, viermal Glimmer of Genius, falls wir einfach noch mehr Card Draw brauchen und noch mehr Energie, können wir schon, ja, ist zwar teuer mit den vier Mana, aber wir rampen ja so ein bisschen. Von daher vollkommen in Ordnung. Noch ein Kozilek Return. Ich denke mal einfach, falls das Board viel zu groß wird oder einfach zu schnell groß wird, ist das Ding einfach perfekt. Vor allem, wir können es dann auch einfach hardcasten. Es ist nicht teuer für 3 Mana und ein Board Wipe für 2 Damage an Tokens ist okay. Kann man machen. Dann, ist ein bisschen krank. Hat uns auch, glaube ich, erwischt. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Aber gut. Viermal Ceremonious Rejection. Ebenso genau dasselbe trifft Void Shatter, wie du schon gesagt hast. Und noch einmal Negate. Also, wie gesagt, falls man auf ein Deck trifft, was uns den Plan komplett zunichte macht, indem man uns dauernd alles wegcountert. Ja, haben wir 9 Counterspells und vor allem 9 reaktive Counterspells, die wir rein sideboarden können. Genau, denn man darf nicht vergessen, Aetherworks Marvel sagt ja nicht put on the battlefield, sondern you may cast this card without paying its mana cost. Ja. Das heißt, das ist natürlich super, weil dann die Cast-Trigger von den beiden Titanen triggern. Aber wiederum natürlich eine Angriffsfläche für Counter. Jo. Und das wollen wir natürlich ein bisschen entgegenwirken. Aber was halt ganz cool ist, ist, dass wenn du schon eine Aetherworks Marvel auf dem Feld hast und dir deine Kreatur geholt hast, dann kannst du theoretisch im nächsten Zug deinen, keine Ahnung, Emrakul oder so vor Removal beschützen, indem du die Aetherworks Marvel nochmal aktivierst und dir dann einen Counterspell holst. Das ist so greedy einfach. Das sind diese typisch Blauspieler. Das ist cool. Mir gefällt das. Aber ja. Hab ich jetzt draufgeklickt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und zurück. So. Aetherworks Deck. Kann man durchaus spielen. Kann man spielen. Hat die Top 8 erreicht. und es ist einfach an sich einfach ein cooles Deck. Absolut. Also es spielt sich gut, es spielt sich lustig, weil, wie gesagt, so ein Turn 4 Titan ist einfach richtig geil. Ja, und es ist einfach was anderes. Es ist halt eben tatsächlich eine Art von, ja, ich sag mal, anständigem Combo-Deck. Und das in einem Standard. Ja, endlich mal wieder. Ja. Aber ja, dann kommen wir zu dem vorletzten Deck. Ja, also das war das erste der beiden Decks, die im Finale waren. Ich will es jetzt nicht zu lang vorwegnehmen. Das Finale war ein Control-Mirror-Match und es war wunderschön anzuschauen. Also beide der Spieler im Finale, der erste, den wir uns anschauen würden, ist jetzt Carlos Romão aus Brasilien mit Jeskai Control. Ist auch bekannt dafür, dass er ein extrem guter Control-Spieler ist. Und den anderen hatten wir ja vorhin schon, Shota Yasuoka, der Control-Spieler überhaupt. Aber ich würde sagen, kommen wir einfach mal zu der Deckliste. Genau. Wir haben zweimal den Planeswalker Dovin Bahn, den neuen. Wir haben schon gesagt, der Value müsste sich noch zeigen von ihm, weil seine Effekte doch sehr speziell sind. Mhm. Aber er hat trotzdem einen Platz im Mainboard gefunden. Dieser Mann hat den zweiten Platz gemacht auf der Pro Tour. Ja. Also, es muss irgendwo funktioniert haben. Er hat durchaus seine Vorzüge und da kann ich gleich was erzählen von dem Finalmatch. Er hat tatsächlich es geschafft, Dovin Bahn zu ulten, also den One-Sided Static Orb zu bekommen. Und Shota Yasuoka, der absolut Verrückte, hat das Game durch einen Static Orb gewonnen. Wie, bitte was? Ja, es war so krass einfach nur anzuschauen. Also, wenn ihr lernen wollt, wie man Control spielt, dann schaut euch diese 4 Games an, weil das war einfach, ja, eine Meisterklasse darin, wie man ein Control-Deck spielen kann. Und keins der Matches, das kann ich euch jetzt schon sagen, gleicht dem anderen. Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe die Wiederholung nicht anschauen können und ich habe auch das so nicht live anschauen können, weil die Zeitverschiebung einfach zu krass ist hier in Deutschland. Aber wenn du schon so sagst, dann werde ich es mir dann wahrscheinlich wieder reinziehen müssen. Solltest du, also holy shit, das war so nice einfach nur. Und im Internet waren auch viele Leute ähnlicher Meinung. Also das war tatsächlich von den Matches her schon seit einer Weile das beste Pro Tour Finale, würde ich mal sagen. Ja, machen wir weiter. Gerne. Fünf Kreaturen spielt dieses Deck. Zweimal Abyssin und dreimal Torrential Gearhulk. Läuft. Läuft bei dem, ja. Warum auch nicht? Ich meine, Torrential Gearhulk, wir müssen eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Der Kerl ist krass unterwegs. Ja, und Abyssin genauso. Mhm. Also, sind beides richtig starke Kreaturen. Und ja, braucht man also gar nicht mehr viel sagen. Einfach. Wenn ich fünf Kreaturen spielen würde, dann würden sie diesen fünf sehr ähnlich sehen. Vielleicht ja. Noch ein Gearhulk mehr und eine Abyssin weniger, aber nice. Ja, zu den fünf Sorceries, die dieses Deck spielt, zählen zwei Fumigate. Auch ganz nett gewählt. Durchaus. Würde ich mal sagen. Es ist einfach momentan, haben wir schon oft genug gesagt in den letzten Casts, momentan einfach einer der besten Board Wipes. Ja. Destroy All Creatures geht durch Hexproof durch, zum Beispiel. Weil es ein Sweep ist und wir kriegen davon Leben. Ja, also. Perfekt. Genau, und die zweite Sorcery, die er spielt, sind drei Kopien von Radiant Flames, eben dem Converge Board Wipe. Und nur diese fünf Sorceries zu haben, finde ich extrem schön gewählt, denn er hat gegen diese ultra-aggressiven Decks die drei Radiant Flames, deswegen auch eine Kopie mehr als Fumigate, weil er die früher brauchen kann. Die kann er dann auch früher einsetzen. Und für Midrange-haftere Decks oder Decks, die, sag ich mal, erstmal ein bisschen Board aufbauen, ebenso mit dem grünen Gearhulk oder ähnlichen Karten, und dann große Swings machen, für die Decks hat er Fumigate. Das ist schön gemacht, das gefällt mir. Ja, also da sieht man einfach, wo sich Pro-Spieler grundlegend einfach unterscheiden von, sag ich mal, SCG-Spielern, die da auftauchen und vielleicht da mal was gewinnen. Mhm. Die Decks sind einfach ganz anders durchdacht, ganz anders gebaut. Und natürlich fließt da wahrscheinlich auch viel mehr Playtesting rein, dadurch, ja, dass die meisten Pro-Tour-Spieler einfach Teams haben. Absolut. Aber gut. Machen wir einfach weiter. 20 Instants. Gar nicht mal verwundlich für ein Control-Deck, würde ich mal sagen. Jo. Zweimal im Mainboard, das ist eigentlich schon ziemlich cool. Summary Dismissal. Ach, guter Mann. Also Mainboard. Normalerweise ist es ja eigentlich eine Sideboard-Karte, aber der Mann hat sich gedacht, Etherworks Marvel, geh auf dich, habe ich keine Lust. auf dieses Meme falle ich nicht rein. Ja, und er ist nicht drauf reingefallen, wie man offensichtlich gesehen hat. Ja, also komplett zerstört einfach. Und das Ganze ist ja noch schöner, denn jetzt können wir eben mal eine Karte überspringen. Summary Dismissal, 4 Mana. Glimmer of Genius, 4 Kopien, auch 4 Mana. Beide blau. Das heißt, ihm bleibt die Wahl. Es passiert relativ oft, dass er dann einen seiner Counterspells in der Hand haben wird oder ein Glimmer of Genius. Wenn der Gegner nichts Relevantes macht, kriegt er Value. Wenn er was Relevantes macht, dann wird's gecountert. Und das ist ja im Endeffekt die grundlegende Stärke von blau-basierten Control-Decks. Und das funktioniert. Also, ich meine, ich bin überhaupt kein Fan von Blau. Aber du bist ein Blauspieler. Ja. Und es funktioniert. Und es funktioniert. Also, man muss also sagen, Magic lebt halt ein bisschen auch von der Variation. Und dass Blau als Control tatsächlich endlich mal wieder richtig funktioniert, ist ja auch mal was Nettes. Und definitiv. Wie gesagt, wenn man sich die Top 8 Liste anschaut, gleicht keinem Deck den anderen. Man sieht ein paar, die kennt man schon ein bisschen, also die Vehicle Decks oder eben Control Decks, Grixis Control, Emerge, Teemo Etherworks. Aber trotzdem, anders gebaut, spielen sich teilweise auch grundlegend anders, obwohl es dasselbe Deck ist. Jo. Vom Plan her. Also, dieses Standard ist, also man sieht einfach, die haben sich was dabei gedacht, als sie diese neue Rotation eingeführt haben, mit eben 3 Blocks, immer nur 2 Sets pro Block. Da funktioniert anscheinend das Balancing viel besser. Es macht so ein bisschen den Eindruck, also eben eine der Sachen, die ja so über mehrere Formate hinausgehen soll, ist, dass die Stärke sowohl insgesamt von Sets als auch von einzelnen Farben immer so ein bisschen ja in einer Wellenform ist. Mal ist alles ein bisschen stärker, dann wird's langsam wieder schwächer. Und das ist bei Farben auch so. Wir haben jetzt viel Grün gesehen im letzten Standard mit eben Band Company, mit Black Green Delirium, mit verschiedenen Emerge Decks. Und das Grün hat jetzt wieder so ein bisschen abgeebbt. Blau war davor sehr schlecht, seien wir ganz ehrlich. und Blau hat dafür jetzt wieder einiges dazu gewonnen. Ja, eben auch einfach durch diese Pro-Spieler, die erkannt haben, wie man Blau richtig spielt. Weil wenn man sich nämlich die Opening-Decks anschaut, war da auch nicht viel mit Blau. Also ja. Viele sind aufs Nummer sicher gegangen, haben irgendwelche aggressiven Vehikel-Deck gespielt. Die haben jetzt davon gar nichts gehabt, weil die auf der Pro Tour komplett zerstört wurden. Von eben besseren Spielern. Und von Control-Spielern. Aber gut, machen wir einfach weiter. Viermal Harnessed Lightning, da muss man nichts dazu sagen. Dreimal Immolating Glare. Das ist interessant. Das ist gut gewählt. Und gut gewählt, zum Beispiel gegen diese dämlichen Copter. Ja. Oder, ich meine, Emrakul, ich gehe mal nach oben. Ulamog ist ein Destructible, Emrakul nicht. Aber Emrakul hat Schutz vor Instance. Stimmt. Also insofern ist es egal, aber was gut gewählt ist, ist, er kann sich zwei Mana offen lassen. Und für zwei Mana kann er Harnessed Lightning casten, er kann Immolating Glare casten, er kann Blessed Alliance casten ohne Escalate, er kann Anticipate casten, wenn nichts Relevantes passiert, oder er kann Negate aus dem Sideboard casten. Ja. Also zwei offene Mana sind unglaublich relevant in dem Deck. Wie eigentlich in jedem Control-Deck, würde ich mal sagen. Ja, aber das ist eben der Grund, warum wir hier zum Beispiel nicht, sag ich mal, drei Stasis Snares sehen Mainboard, sondern eben drei Immolating Glares und nur eine Stasis Snare. Dass er zwei Mana offen lassen kann und dann immer noch diese vielen verschiedenen Optionen hat für diese zwei Mana. Genau. Weiter wieder dreimal Void Shatter. Einmal Blessed Alliance und drei Anticipate. Nichts Verwunderliches. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, ein Stasis Snare und ein Quarantine Field. Ja, und dieses eine Quarantine Field hat verdammt viel Arbeit geleistet für ihn. Also, wo war das? Ich glaube, das war tatsächlich auch irgendwo im Finale, wo er das casten konnte. Und da hat er eine richtig saftige 2-for-1 bekommen mit dem Quarantine Field. Aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Schaut sich einfach an, es ist es wert, glaubt sie mir. Ja, vor allem, weil Quarantine Field einfach Non-Land Permanence trifft. Ja. Also eben auch so Schlüsselsachen wie eben ein Dynavolt Tower. Ja. Kann es weghauen. Es kann Aetherworks Marvel weghauen. Alles Mögliche. Und eben auch im Finale, wenn wir jetzt mal kurz durchschauen, ohne viel zu spoilern, sage ich mal. Was könnten das da getroffen haben? Alles Mögliche. Alles Mögliche. Also, ich meine, Planeswalker sind drin, Kreaturen sind drin. Ja. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Aber das können wir erwähnen, wenn wir dann zu dem Deck kommen. Okay. Mana Base, wieder nichts Spannendes. Eben die Double Lands, die drin sind. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht mehr so aufzählen. Jo. Das Sideboard ist dafür umso wichtiger. Wir haben noch ein Fumigate. Ja. Wie du schon gesagt hast, falls er wirklich auf Decks trifft, die richtig krass im Endgame, also im Late Game sind mit Kreaturen. Oder also, eben vielen Kreaturen. Wenn halt Radiant Flames nicht mehr reicht, dann nimmt man da ein, zwei raus und tut noch ein Fumigate rein. Genau, wir haben drei Negates. Auch wenig überraschend, denke ich. Eine Linvala. Gut. Gut im Sideboard, sehr, sehr gut im Sideboard. Ja, Linvala ist eigentlich hauptsächlich fast immer eine Sideboard-Karte. Ja. Ja, genau. Falls man einfach merkt, okay, man ist grundsätzlich immer so ein bisschen hinten, dann kann man mit der richtig aufholen. Definitiv, also sehr, sehr cool. Genau, dreimal Ceremonious Rejection. Auch klar. Ja, auch klar. Noch ein Blessed Alliance. Drei Spellqueller. Nice. In Sideboard, das ist sehr lustig. Gefällt mir auch. Eben, das Deck spielt hauptsächlich Instant Speed. Das ist ein Deck, gegen das man Removal rausboarden wird, weil es spielt fünf Kreaturen und die tun alle ziemlich weh, aber es ist halt nichts, gegen das man jetzt zum Beispiel Radiant Flames drin lassen würde. Und das ist, wo Spellqueller natürlich richtig gut wird. Der frisst eben die Marvel, der frisst einen Dynavolt Tower, der frisst eine Liliana. Und wird wahrscheinlich nicht selber gefressen, weil eben das Removal rausgeboardet wurde. Ja. Ja, und zu guter Letzt drei Gideons. Genau, den Plan kennen wir ja schon. Ja, genau. Also wenn man sich das Deck so im Grunde genommen anschaut, ist es, denke ich mal, auch von der Verteilung von Mana her, von den Farben, hat es den Namen Jeskai tatsächlich einfach verdient. Ja. Weil es gibt viele Decks, wie zum Beispiel Mardu Vehicles, die nur Maru heißen, weil ein Unlicensed Disintegration drin ist. Das einzige mit Schwarz. Jo. Und dann hat es meiner Meinung nach Maru einfach nicht verdient. Es heißt einfach nur Maru, weil nur diese eine Karte drin ist. Ja, ja, früher war das noch ein bisschen anders mit den Decknamen. Da hatte man es ja so, also bevor es diese ganzen Namensbezeichnungen gab, dass du zum Beispiel zwei Farben in Großbuchstaben hattest, also jetzt Rot-Weiß zum Beispiel bei Mardu, und dann hattest du als kleinen Buchstaben am Ende noch die Farbe, die eben zum Beispiel für sowas wie Disintegration da gesplashed würde. Also wäre das jetzt zum Beispiel ein Rot-Weiß in Groß-Klein-Schwarz-Vehicle-Stack gewesen. Ja, so viel zur Geschichte. Aber ja, ich glaube, das ist, da braucht man jetzt gar nicht viel sagen, weil das Match muss man sich einfach anschauen. Ja, dieses Deck, so diese Liste strahlt einfach, ja, fast schon Ästhetik aus, könnte man sagen, denn es ist so schön und abgerundet gebaut und alles hat seinen Platz, alles macht irgendwie Sinn, die Verteilungen sind wunderbar, also Respekt. Ja, also wir können uns mal, wir haben das ja vor uns, mal eine Sample Hand nehmen, einfach um zu sehen, wie das abgehen würde. Sample Hand und funktioniert's? Nee. Deal another hand und es funktioniert nicht. Na gut. Okay, Moment, vielleicht. Die Zeit haben wir noch. Just get control, sind wir hier, genau. Sample hand. Ich glaube, es will gerade einfach nicht. Nö, es will einfach gerade nicht. Egal. Aber wir haben ja eh noch ein Deck vor uns und was für ein Deck das ist. Ich habe zwar gerade schon gesagt, das Jeskai Control Deck hatte, ja, war ziemlich ästhetisch, aber das setzt dem Ganzen nochmal eins obendrauf. Ja, das Gewinnerdeck von Shota Yasuoka, Grixis Control. Ja. Dir muss da ziemlich eine abgegangen sein. Oh, das ist so schön, das Deck. Es war einfach wunderschön, Runde um Runde diesem Deck im Feature Match Area zuzuschauen. Es hat so schön gespielt. Und ja, ich meine, der Mann hat in seinem Gewinner-Interview gesagt, als er nach Tipps gefragt wurde, die Leute wollen, die dieses Deck spielen, hat er einfach gesagt, spielt dieses Deck nicht. Und er hat damit gewissermaßen auch recht, denn es ist verdammt schwer zu spielen. Selbst wenn wir gesagt haben, dass eben Blau um einiges besser geworden ist, muss man doch durch, ja, ich sag mal, man bewegt sich auf jeden Fall auf dünnem Eis. Oh mein Gott. In diesem Deck. Hast du das gerade wirklich gemacht? Selbstverständlich habe ich das gemacht. Ich habe fast eine Stunde gewartet, um das machen zu können. Oh mein Gott. Oh, haben wir jetzt den Titel, oder? Ja. Okay. Sehr gut. Willst du noch mehr abgehen? Nee, fangen wir einfach mit den Karten okay, an. Okay, bevor wir deine Unterhose wechseln müssen. Ja. Einer, und zwar genau einer, Jace, Unraveler of Secrets. Ja. Und ich glaube, anscheinend reicht er. Ja, der eine ist genug. Das Deck zieht verdammt gut, es hat verdammt gute Kartenauswahl. Und der eine Jace macht das Ganze in langsamen Matches, eben zum Beispiel in einem Control-Mirror-Match, nochmal besser. Ja, genau. Weiter, 6 Kreaturen, 2x Torrential Gearhulk. Ja. Nichts Neues, aber... Ja, daher kommt das wieder Wortwitz, oh mein Gott. 4x Thing in the Eyes. Ja. Und du hast das Match gesehen. Wie oft ist das Ding geflippt? Jedes Game so ungefähr. Flipped Thing in the Eyes ist die Haupt-Win-Condition in diesem Deck. Das kann ich mir vorstellen, weil allein schon, weil wenn der sich umdreht, einfach eine 7-8 ist, ja, und noch ein Torrential Gearhulk mit rein will, ja, gute Nacht. Mhm. Also es geht ab. Ja, genau. Wir können eigentlich fast... Können wir weitermachen? Ja, klar. Okay. 6 Sorceries, 2x Radiant Flames. Wieder das Gleiche. Ja, ganz normal. Jetzt aber, das sehen wir jetzt zum ersten Mal. 3x Painful Truths. Das ist eine Karte, eine Rare, eine Sorcery aus Zendikar mit Converge-Kosten, eben das Gleiche wie Radiant Flames. Jo. Die besagt, man zieht X Karten, wobei und verliert X Life, wobei X eben die Anzahl an Mana-Farben ist, die man dafür ausgegeben hat. Im besten Fall natürlich 3. Ja. Das heißt, man zieht 3 Karten und verliert 3 Leben. Das ist zusammen mit Glimmer of Genius der beste Card Draw Spell zurzeit in Standard. Wirklich? Obwohl es 3 Leben sind, die man verliert? Ja. Okay. Wenn du ein Leben für eine Karte, also ein Leben und ein Mana für eine Karte zu zahlen, ist mehr als man üblicherweise bekommt, sage ich mal. Normalerweise müsstest du 1,5 bis 2 Mana für eine Karte zahlen und dann immer noch ein Leben verlieren. Beispiel Read the Bones. Stimmt. Für was war Read the Bones 3 Mana? 3 Mana, Sorcery, Scry, verliere 2 Leben, zieh 2 Karten. Stimmt, ja. Ja gut, wenn wir weitermachen, ein Transgress the Mind, einfach momentan eines der stärksten Hand Disruption, die es gibt. Ja. Einfach weil sie einfach irgendeine Karte nimmt, zwar mit CMC 3 oder mehr, aber meistens trifft man damit schon irgendwas. Auf jeden Fall. Wenn du sie früh ziehst, kannst du damit früh was Wichtiges vom Gegner rausnehmen. Wenn du sie spät ziehst, dann kannst du eben zum Beispiel einen Torrential Gearhulk oder so, den der Gegner noch in petto hat, damit entfernen. Und wie du es schon gesagt hast, mit einer der besten Discard-Spells in Standard, und ich denke, du hast es aus deinem eigenen Testing auch gesehen, einfach überlegen im Vergleich zu Karten wie Harsh Scrutiny. Ja. Ja, da musste ich zum Beispiel meinen Plan ändern. Also ich habe 2 Harsh Scrutinies im Sideboard gehabt. Ich werde die wahrscheinlich komplett gegen Transgress the Mind ersetzen. Ich habe 2 Mainboard und werde jetzt noch 2 im Sideboard reinpacken. Weil Harsh Scrutiny ist einfach... Ja, also im Playtesting einfach nicht gut genug. Da, okay. Das kostet zwar ein Mana weniger, aber es trifft halt nur Kreaturen. Und der Scry 1 haut mich jetzt auch nicht unbedingt um. Mhm. Genau. Aber machen wir weiter mit den Instants. Ja. Ich mal einfach der Kern des Decks, fast schon. Absolut. 2 Unlicensed Disintegrations. Ja. Wenn man mal durchschaut, haben wir irgendwelche Artefakte aus der Torrential Gearhulk. Ist egal. Das ist dann in dem Punkt egal. Ist ein netter Bonus, würde ich mal sagen. Mhm. Genau, 3 Harnessed Lightning, nichts Neues. Void Chatter, Glimmer of Genius, Ceremonious Rejection, diesmal im Mainboard. Ja, der hat's verstanden, der Mann. Sehr nice. Ja. Und der hat sogar doppelt verstanden, denn direkt danach gibt's auch noch 2 Negates. Ja, im Mainboard. Dann 4 Galvanic Bombardments, 1 Essence Extraction. Das, die Karte, also ich habe ja gesagt, die sollte man eigentlich nicht in Constructed spielen. Und das Deck ist da die absolute Ausnahme, eben weil es 3-mal Painful Truths spielt. Stimmt. Außerdem ist es halt Instant Speed und du kannst es nochmal an einen Harnessed Lightning oder so dran tackern, falls du mal was Größeres entfernen musst. Das stimmt, ja. Also ich würde auch nicht mehr als eine spielen, aber die eine Kopie in genau dieser Situation kann ich verstehen. Ja, und zu guter Letzt 3 Anticipates. Auch wieder Anticipate im Main Deck. Eben dadurch, dass jetzt wieder Control Decks gut sind, sieht man es mehr und mehr im Main Deck, weil es eben einfach diese gute Card Selection ist. Genau. Gut, Mana Base in dem Fall auch wieder nicht so spannend. Eben ja. Für ein 3-Farben-Deck ganz normal. Mit den Double Lands, den Evolving Wilds und so weiter. Jetzt kommen wir aber zum Sideboard. Und das ist, denke ich mal, auch wieder das Wichtigste einfach. Absolut. Denn es kann nämlich die Strategie komplett umkrempeln. Durch eine ganz bestimmte Karte, die aber zuletzt kommt. 2-mal Ceremonious Rejection wieder, was man mehr braucht. Noch ein Radiant Flames, noch ein Transgress the Mind. Confiscation Coup. Das ist nice. Das ist eine Lust. Also, okay, erzähl mal. Ja, also erstmal Confiscation Coup, eine Sorcery für 5 Mana, 2 davon blau. Man wählt ein Artefakt oder eine Kreatur aus. Man kriegt 4 Energie und dann zahlt man eine Menge an Energie, die gleich ist mit der CMC von dem Permanent, das man stehlen möchte. Etherworks Marvel, Dynavolt Tower, wenn man Lust hat. Eigentlich alles, was den Gegner gerade braucht, irgendeine Win-Condition von ihm ist. Everson. Ja. Hat er das gemacht? In dem Match? Ich glaube, im Finale hat er das nicht gemacht. Aber es gibt eine Menge Zeug auf jeden Fall, was man sich mit Confiscation Coup lohnenswert holen kann. Genau. Einen Ulamog. Oh, aber da musst du eine Menge Energie dafür zahlen. Schon. Aber die Möglichkeit besteht. Also, es ist in Theorie möglich. Und allein das macht schon total cool. Ja, weiter 2 Summary Dismissal, noch ein Negate, noch einen Jace. Mhm. 2 To the Slaughter. Das ist auch wieder so smart einfach nur. Ja, einfach... Er wird wahrscheinlich es einfach vorhergesehen haben, dass Control wahrscheinlich sein Gegner sein wird. weil er einfach gut ist und weiß, wie das Metagame ausschauen wird ungefähr. Und er weiß, okay, Target Player sacrifices a creature or a Planeswalker. Control spielt fast keine Kreaturen und wenn, dann ist ein Planeswalker draußen. Tja, ja. Weg damit. Und wenn dann mal der Gearhulk am Start ist, also der gegnerische, dann kann er zwar den opfern, aber Delirium ist jetzt auch nicht so schwer zu erreichen in diesem Deck. Und das Ding ist auch instant. Das heißt, das kann er auch wiederholen mit seinem Torrential Gearhulk. Yep. Und die letzte Karte, die eben den Gameplan ein bisschen umändern kann und für auf einigen Turnieren für echt sehr viel Salz gesorgt hat, diese Karte. Oh ja. Der Weaver of Lightning. Schaut total unspektakulär aus. 3 Mana, 1-4, Reach. Immer wenn man einen Instance oder Sorcery Spell castet, fügt er einem gegnerischen Kreatur, die den Gegner kontrolliert, einen Schaden zu. Ja. Klingt jetzt nach nicht so viel. Aber es ist viel. Es ist viel. Das Ding kann so böse reinhauen. Also, fangen wir mal an aufzuzählen. Vor allem jetzt mit Karten aus diesem Deck. Das erste Galvanic Bombardment wird zu 1 Mana macht 3 einer gegnerischen Kreatur. Harnessed Lightning wird ohne irgendwie extra Energie zu 2 Mana macht 4 Schaden, tötet zum Beispiel einen Smuggler's Copter, der von Veteran Motorist gecrewt wurde. Was kann der Mann noch? Wenn man 2 davon draußen hat, dann ist es eh nur noch lächerlich. Er kann eben einen Veteran Motorist abschießen, er kann... Was kann er noch alles abschießen? Eigentlich Selfless Spirit. Ja, eine ganze Menge. Also der Weaver of Lightning Plan ist sehr cool und den habe ich mir auch persönlich in das Blue-Red Spellstack, das ich gebaut habe, reingepackt, weil es einfach nochmal ein Weg ist, mit eben vielen kleinen Kreaturen zurechtzukommen. Ja. Und ja, was kannst du dem Deck eigentlich noch so grundsätzlich sagen? Es ist halt einfach total schön und man kann auch direkt, wenn man drauf sieht, sehen, dass es nicht einfach ist. Man muss extrem gut planen, wenn man dieses Deck spielt, weil wir haben zwar viele Instant Speed Interaction drin, aber wir müssen eben dadurch, dass wir zum Beispiel ein Ceremonious Rejection Mainboard haben, 2 Negate, also relativ enge Antworten, müssen wir genau schauen, wie ist der Gameplan von meinem Gegner? Und wo kann ich welche meiner Antworten darauf einfügen? Dann muss man sich überlegen, wie viel Raum lässt mir das, nachdem ich alles beantwortet habe, um selbst aktiv vorzugehen und halt eben zum Beispiel ein Painful Truths zu casten oder ein Thing in the Ice rauszuhauen und so weiter. Ja, eben Control Decks. Und vor allem blaue Control Decks. Ja, blaue, gut gebaute Control Decks. Denn Es hätten nicht mal 5 Karten in diesem Deck anders sein können und er hätte damit total auf die Nase fallen können. Ist aber nicht. Eben, er hat eben diesen, leichtfüßigen Tanz über das dünne Eis oder diesen, wie sagt man das, Tightrope Walk genau richtig hinbekommen und deswegen auch verdient die Pro Tour gewonnen. Yep. Ich denke, das war's dann auch für heute. Ja, viel mehr gibt's an dieser Stelle erstmal nicht zu sagen. Ja, also war eine lustige Pro Tour. Ich habe ja ein paar Matches doch gesehen. Wie gesagt, mir hat's einfach gefallen, dass es so viel Variationen an Decks gab. Mhm. Ansonsten, ich bin einfach gespannt, was Aether Revolt noch rausbringt. Ja, auf jeden Fall. Was da nochmal alles durchgeschüttelt wird. Sonst noch irgendwas? Ich denke nicht. Ich denke, dann sind wir an dieser Stelle fertig für diese Woche und nächste Woche geht's dann weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.